Wir sind natürlich nicht die Ersten, die mit der Frage kämpfen, ob Schamanismus als wissenschaftliche Kategorie taugt. Die Anthropologin Caroline Humphrey, die viele Jahre Feldforschung in Zentralasien betrieben hat, plante Anfang der 1990er Jahre gemeinsam mit dem mongolischen Intellektuellen Urgunge Onon ein Buch. Urgunge und ich haben uns widerwillig dafür entschieden, dass wir das Wort Schamanismus benutzen müssen, auch wenn es sich bei Schamanismus überhaupt um kein S handeln könnte, schreibt Humphrey in der Einleitung. Unter Praktikern gab es keine Namen für die mannigfaltigen Aktivitäten, die Außenstehende Schamanismus genannt haben, und diese Praktiken wurden nicht einmal als alle einer Sache zugehörig angesehen. Der Titel ihres Buchs, Shamans and Elders, Experience, Knowledge and Power Among the Dour Mongols. Auch Wissenschaftler wie Alice Beck Kehoe oder Ronald Hutton, welche die Terminologie sehr kritisch beurteilen, sprechen weiterhin von Schamanen. Und die Anthropologin Barbara Tetlock, die als Enkelin einer Heilerin und Hebamme der Ojibwe, nördlich der großen Seen Nordamerikas, selbst indigene Wurzeln hat, verwendet ihn ganz selbstverständlich und ist stolz darauf, sich im Hochland von Guatemala zur Schamanin initiiert haben zu lassen. Es sei ja nicht so, als ob andere anthropologische Kategorien Muster definitorischer Klarheit darstellten, wirft Neil Price ein, der bereits vor 20 Jahren eine Archaeology of Shamanism vorgelegt hat. Begriffe wie Religion oder Ritual, das Heilige oder Magie seien ebenfalls problematisch und Gegenstand jahrzehntelanger Debatten. Price plädiert für die Weiterverwendung, solange man sich der Begrenztheiten und Schwierigkeiten des Begriffs bewusst sei.